WDR 3 Hörspiel. Unser heutiger Krimi ist gleich mehrfach besonders. Nicht nur, dass er mit den Elementen Fiktion und Doku spielt und wir uns als Hörer fragen können, ist das jetzt als ob oder doch Realität? Er hat auch ein Thema, das man sonst eher aus Erotikmagazinen kennt, Fußfetischismus. Den hat Charlie, vor allem die Füße seiner Ex-Frau Ella haben es ihm immer noch angetan. Doch als in Ellas Sickergrube eine Frauenleiche ohne Füße auftaucht, steht der Kommissar sehr schnell bei Charlie vor der Tür und hat ein paar unangenehme Fragen. Doch ob die Lösung des Falls so einfach ist? Auf freien Füßen heißt dieser Krimi von Ulrich Land und Sie finden ihn auch zum kostenlosen Download im Hörspielspeicher unter http://hörspiel.wdr.de. Viel Spaß! Meine Füße, ich will keine Fußreflexzonenmassage von dir. Auf freien Füßen. Ein Hörspiel direkt vom Tatort. Projektentwicklung Ulrich Land. Die Geschichte spielt an Originalschauplätzen. Hier in der Meditationsecke bei LAB im Bergischen. Ausgerollte Yogamatte, dampfender Jasmintee auf Messingstöfchen, Sandelholzräucherstäbchen nebeln Fachwerkgebälk im Zwischenwanddurchbruch ein. Ein quietschender Polsterstuhl steht mitten im Raum. Die Zeit? Es ist 2 Stunden vor dem Ereignis. Geh von meinen Füßen weg! Charlie, das kann so nicht mehr weitergehen. Du kannst nicht immer hierher kommen, Tee trinken und nichts sagen. Das ist nicht der letzte Grund, weshalb wir uns haben trennen müssen. Ich halte es nicht mehr aus, das wird mir langsam unheimlich. Wenn es um den Tee geht, dann kann ich ihn dir auch in der Thermoskanne füllen und dann kannst du deinen heißgeliebten Jasmin-Tee mit nach Hause nehmen. Ja, was jetzt? Lass meine Füße in Ruhe! Der Fetisch ist in dem Fall eben der Schuh. Der Schuh oder das Leder. Hauptsächlich, glaube ich, sogar ist es Lackleder, weil es besonders glänzt und sich geschmeidig anfasst und fast immer kühl ist. Sie lecken sie ab, sie bestreicheln sie. So, jetzt reicht es mir. So, jetzt gib mir deinen Tee. So, jetzt packen wir den in die Thermoskanne. So. 2 Stunden später. Gleiche Meditationsecke. Die Räucherstäbchen sind mittlerweile ausgegangen. Norbert ist da. Schatz, stell dir vor, die haben da unten eine Leiche gefunden in der Sickergrube. Wahrscheinlich eine Frau, die hat nicht mal mehr Füße. Entschuldige bitte, aber ich kann dich jetzt hier nicht gebrauchen. Den Jasmin, den kannst du ja mitnehmen. Ich mach dir den hier nicht ganz rum. Es tut mir leid, ich kann jetzt echt niemals von hier auf die Füße. Ich ruf dich an. Hallo? Hallo, ja, hier LAB-Berat. Ist da die Polizei? Ja, hier ist was passiert. Bitte verbinden Sie mich mit der Kriminalpolizei. Danke. Ja, ich warte. Durchsuchen jeden Schrank, jede Schublade, jeden Abfalleimer, jedes noch so unappetitliche Behältnis. Weil man nie vorher weiß, was vorhanden sein kann. Vor allen Dingen Details, die man mit dem bloßen menschlichen Auge möglicherweise gar nicht wahrnehmen kann. Ja? Kleinste Hautteilchen, kleinste Teile von Haaren, Blut im Makrobereich, ja? Körperflüssigkeiten, all diese Dinge. Wenn man sich die Linie des Frauenbeins betrachtet, vor allen Dingen von hinten, dann ist es eine Verjüngung der schlanken Ferse, wenn man darunter jetzt noch einen Absatz bringt, sodass der Muskel des Waden, der Wadenbeinmuskel, schön heraustritt bei jedem Schritt. Und ganz offensichtlich mögen Männer das. Okay, jetzt haben wir diese Kurve gekriegt. Ich frage mich jetzt ehrlich, wo bin ich überhaupt? Warum bin ich hier? Meine Güte. Was ist denn das? Mein Gott. Was für eine gottverlassene Gegend. Kommissar Schmelzer sucht den Tatort. Er ist nicht der schlankeste. Auf seiner Kopfhaut gibt es nur noch eine schüttere Vegetation. Er hat ein ziemlich rundes Gesicht, trägt eine runde Brille und er hat eine runde Nase. Und die 40, die hat er gerade hinter sich. Das Kriminalkommissariat 11. Dieses beschäftigt sich mit der Aufklärung von Todesermittlungssachen und Tötungsdelikten. Muss ich da hoch? Was ist das denn? Das ist ja ein Wanderweg. Ich werde wahnsinnig, das ist ein Wanderweg. Man nimmt die Häute und bestreut sie mit Natrium, Schwefel, Escher heißt das. Und damit erreicht man die Lockerung der Haare und des Fettes und was sonst so drauf ist auf der Haut. Das wird dann hinterher abgeschabt. Ja, mit großen Degen zum Beispiel kann man das abschaben. Danach werden die Häute in rechteckige Becken eingelegt, um sie wieder aufzuweichen. Die Lohbrühe dringt ganz langsam ein und konserviert die Haut praktisch. Wer wohnt hier? Besser. Wer wohnt hier freiwillig? Aussteiger. Rentner, ha, weniger. Aussteiger. Künstler. Yoga-Menschen. Kommissar Schmelzer hat momentan wenig Sinn für Yoga-Menschen. Das ist ja unglaublich hier. Denn eigentlich wäre er gerade jetzt schon auf dem Weg nach Barcelona. Ich könnte jetzt schön am Strand liegen. Ein kleines Bier, nur ein ganz kleines Bier. Aber nein, ich fahre einen Wanderweg hier lang. Das ist wirklich nicht schlecht. Ich will da jetzt nicht hin. Dabei ist er schon fast da. Wieder jemand mit Hund. Ein abgelegenes kleines Anwesen im Niederbergischen. Künstler. Hallo Künstler. Gib mir ein Konzert. Lasst mich wohlfühlen. Wahrscheinlich jetzt ein kleines Konzert mit Akkordeonspieler, Pauken und Trompeten. Mischwald, Weiden, Wiesenhecken. Eigentlich eine Idylle zwischen bewaldeten Hügeln, die Elfringhauser Schweiz. Ein unangenehmer Januarmorgen. Eisige Brise, Schneeregen. Fertig. Das glaube ich jetzt nicht. Aber Kommissar Schmelzer hat keine Zeit, dem Akkordeonspiel zu lauschen. Er geht direkt zur Sickergrube, wo die Leiche bei einer Routinewartung entdeckt wurde. Zeig doch mal das gute Stück. Ich warne dich jetzt schon. Das ist nicht wirklich schön. Bitte schön. Boah, das ist ja ekelhaft. Ein äußerst stinkender Vorgang. Ein unermesslicher Gestank. Also man muss sich nur ein Stück verdorbenes Fleisch vorstellen. Das stinkt wie die Hölle. Das ist unvorstellbar. Dass es so Güllegruben überhaupt noch gibt, ist erstaunlich. Ja, Frau tot, Füße ab. Schlammig. Ja, schöne Scheiße. Und um diese Dinge zu erfassen und für die Aufklärungsarbeit zu nutzen, erfassen wir im Rahmen dieser Tat- und Tatortanalyse diese speziellen Einzelheiten. Und dass man eben wirklich hellwach an die Sache herangeht, um nichts zu übersehen, weil sich eben jede Tat, jeder Tatort anders darstellt. Ihr guckt euch ja wahrscheinlich mal die Schnittstelle genau an. Ja, ich hoffe, dass die Kollegen von der Pathologie überhaupt endlich mal kommen. Ich möchte hier weg, es ist kalt. Echt. Ja, ist wirklich nicht angenehm. Macht zu. Guten Tag. Ach, guten Tag. Wie bereits? Die Besitzerin des Anwesens. Sie trägt im Januar Wollsocken in Birkenstock-Sandalen. Ansonsten ist sie äußerst attraktiv. Können wir uns in Ruhe unterhalten können? Ja, natürlich. Kommen Sie rein. Danke. Kommissar Schmelzer verschlägt es kurz den Atem. Das ist grauenvoll. in so einer friedlichen Gegend. Und man könnte es eine Art Faulprozess nennen, ja, weil die Haut wird aufgeschlossen. Sie wohnen alleine hier? Ja, jetzt. Nach diesem Vorgang ist die Haut ungefähr wieder von der Beschaffenheit, als man sie von der Kuh abgezogen hat. Also weich, matschelig. Und zwar ist dieser Gerbvorgang über, 13 Monate circa. Wobei sie dann von Monat zu Monat von einem Fass ins nächste wandern und die Konzentration der Lohe, also der Eichenlohe, weniger und weniger wird. Danach werden die Häute getrocknet und sind im Prinzip zur Verarbeitung fertig. Früher habe ich hier mit meinem Mann gewohnt. Aber er ist ausgezogen. Ja, seit wir uns getrennt haben, bin ich alleine hier. Ich habe mir hier eine Yogaschule für Luna-Yoga aufgebaut. Aber kommen Sie. Ja. Ella Biberath hatte sich einen Kommissar immer ganz anders vorgestellt. Dieser hier könnte auch gut Pfarrer sein. Oder Koch. Warum liegt bei Ihnen in der Grube eine Leiche? Wenn ich das wüsste. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Nein, danke. Irgendwas hat die Lady doch am Stecken. Schöner Hals. Also wenn man mich fragt, da stimmt was nicht. Die verheimlicht mir was. Ja. Die Frauen, ungespielte Platten, Bücher mit 7 Siegeln. Die verflixte Heimlichtuerei. Und dass man eben wirklich hellwach an die Sache rangeht, um nichts zu übersehen, weil sich eben jede Tat, jeder Tatort anders darstellt. Aufgabe dieses Systems besteht aber nicht darin, die Psychologie des Täters zu deuten, sondern einfach die, sag ich mal, Auswirkungen seiner Psychologie, seiner Persönlichkeit belegbar durch Fakten zu werten und zu vergleichen und nicht Rückschlüsse zu ziehen, was denn wohl in ihm vorgeht. Verflixte Heimlichtuerei. Nee, sie weiß von nichts. Bla, bla, bla. Aber sehr charmantes Wesen. Da kann sie mir sagen, was sie will. Da gibt es noch ganz viele leere Flecken. Die windet sich doch. Aber schöner Hals. Sind das alles Ihre Schuhe? Oh nein, nein, nein, um Gottes Willen. Nein, nein. Sie gehören meinem Ex-Mann Charlie, Karl-Heinz. Auch die Damenschuhe? Ja. Auch die Damenschuhe, ja. Das ist ja etwas ungewöhnlich für einen Mann. Ja, das kann man so sagen, ja. Hat wohl einen kleinen Schuh-Tick. Ja, wenn Sie wollen, dann hat er einen Schuh-Tick. Sehr unpassender Augenblick, mitten im ersten Verhör zur Sache. Kommissar Schmelzer, guten Tag. Ach, grüß dich, Dieter. Na, was macht die Spurensicherung? Wie? Keine Fingerabdrücke und auch keine Schuhabdrücke. Hat er gut verwischt. Gute Arbeit. Ja, und die Leiche? Ein junges Model für Ledermoden. Ja, das klingt gut. Da gibt es Täter, die eine ganz bestimmte Kategorie von Opfern bevorzugen. Differenziert nach männlich-weiblich, nach Alter, nach Aussehen, nach besonderen Eigenheiten. Ja? Und ein Täter, der aus einer wie auch immer gearteten inneren Einstellung heraus Serientaten begeht, wird in der Regel an den von ihm präferierten Vorlieben, Konfigurationen festhalten und nicht, was weiß ich, ich sag's mal ganz extrem, aus sexuellen Gründen heraus heute einen jungen Mann töten und übermorgen eine alte Frau. Das macht keinen Sinn. Ja. Aha. Also eine prämortal eingenommene Überdosis an Schlafmittels. Und das ist nicht die Todesursache. Ersticken ist also die Todesursache. Da sind wir ja schon ein Stück weiter gekommen. Und die Füße. Habt ihr die Füße gefunden? Im ganzen Gebiet nicht. Ah. Ja, und habt ihr sonst noch irgendwas rausgekriegt? Aha. Mach's gut. Tschüss, Dieter. Ja, da sind wir fast unheimlich vorangekommen. Und was der Täter da macht, ist in seiner Person und Persönlichkeit begründet. Da gibt es unzählige, vielfältige Möglichkeiten. Nein, der Gerbvorgang ist im Prinzip die Haltbarmachung, aus Omas Haut Leder zu machen. Sonst würde das Leder im Laufe der Zeit brechen. Einfach wie Papier auch. Vorher ist es Haut, dann ist es Leder. So kommt die Kuh dann langsam zum Schuh. Es darf nur aufgenommen werden, was tatsachenbelegt feststeht. Spekulationen, Hypothesen, Annahmen, Unsicherheiten gehen nicht in die Erfassung ein und dürfen auch nicht eingehen. Aktenbedingt sucht Kommissar Schmelzer die Einliegerwohnung von Karl-Heinz Biberath auf. Junggesellenküche mit Resopalscham. Das gemütlichste, zwei Zeitungstürme. Ja, dann kommen Sie rein, meinetwegen, bitte sehr. Danke sehr. Ich weiß ja nicht, was Sie von mir wollen, aber nehmen Sie Platz. In Gottes Namen. Von Ihnen will ich gar nichts. Das ist doch schon mal sehr erfreulich. Herr Biberath, ja. Wir ermitteln einen Mordfall. In einem Mordfall, der auf dem Grundstück Ihres ehemaligen Hauses, Ihrer Ex-Frau, stattgefunden hat. Ja, habe ich von gehört. Sehen Sie, wir sammeln Material. Mhm. Wir müssen jede Spur verfolgen. Ja, und worin besteht jetzt die Spur? Eine Spur haben wir gefunden, und zwar in unseren Akten. Aha. Und da sind wir auf Sie gestoßen. Sie haben vor Jahren mal edle Schuhe entwendet. Mein Gott, das ist 15 Jahre her. Damenschuhe. Ja, aber da geht es um Diebstahl, um publiken Diebstahl und nicht um Mord. Ich garantiere Ihnen, den Verdacht hat meine Alte gesät. Mhm. Die hat ihn da irgendein Floh ins Ohr gesetzt. Garantiere ich Ihnen. Überlegen Sie gut, was Sie sagen. Ich finde ja, wir sollten an dieser Stelle das Gespräch beenden. Das finde ich. Das geht nicht, das funktioniert nicht, das gibt es nicht. Das Ganze ist also abgestellt auf Tatsachen. Wir können gern das Gespräch beenden. Ja, ja. Mhm. Aber ich komme wieder. Kommissar Schmelzer hat die Wohnung kaum verlassen. So, jetzt geht's dir im Kragen. Das war zu viel. Ich habe die Schnauze gestrichen voll. Und zwar mache ich mir da jetzt ein Festnuss. So, also fangen wir doch mit dem Mittelchen an. Hier. Gerbse. Ein äußerst stinkender Vorgang. Ein unermesslicher Gestank. Man muss sich nur ein Stück verdorbenes Fleisch vorstellen. Und davon dann riesige Stapel, die überall rumliegen und einfach nur stinken. Jawohl, Präparationsmittelchen, Hautkonservierungsmittel. Ja, das ist gut. Formulieren garantiert. Und die Eichenlohgruben, über 100 Jahre alt, das Wasser ist noch nie gewechselt worden. Das ist eigentlich die Güteklasse eines guten Leders, dass es in alten Eichenlohgruben gelagert worden und gegerbt worden ist. Es stinkt wie die Hölle. Es ist unvorstellbar. Man könnte es als Ätzen bezeichnen, ja. Auf jeden Fall eine Seele. Ja, aber vielleicht die... Warte, ich nehme die elektrische. Ich nehme die elektrische, da bin ich auf der sicheren Seite. Ich weiß nicht immer, wie sich die Knoten verhalten. Ja, was war denn da dran? Das war vorragend. Ich nehme die Maße des Fußes, für den ich den Schuh herstellen möchte, und übertrage die auf ein Stück Holz, das sich Leisten nennt. Ja, aber für die Haut. Das muss ein glatter, das muss ein absolut glatter Schnitt werden, damit es auch wirklich schön wird. Warte mal hier, die beiden Messer. Nee, die sind zu stumpf. Ich nehme die mal mit, aber dann muss ich Teppichmesser. Warte mal, ich das ist doch hier. Oh, wunderbar. Dann kann ich hergehen und den sogenannten Schaft, alles was man oben, das Oberteil des Schuhes sieht, nennt man Schaft. Ich kann ihn herstellen, indem ich ihn zusammenklebe zunächst mit Futterstücken versetze und dann nähe. Habe ich jetzt alles. Ich stopfe mir sich noch irgendwann Lappen, damit er nicht so rumferkelt. Kann eine Riesensauerei werden. So, ja, dann habe ich alles. Auf den Knoten. Oh, oh, Ella. Ich komm. Das wird ein Fest. Das geht ja an die Füße, sag ich dir. Charlie hat die Strecke zur ehemaligen, aber eigentlichen Frau seines Herzens und Begehrens im Affenzahn zurückgelegt. So, Ella, jetzt geht's zur Sache. Kannst du mir mal erklären, wieso du dazu kommst, dich wieder in meine Klamotten einzumischen? Sag mal, wo kommst und du immer jetzt noch? Her? Du kannst doch nicht einfach so in meine Wohnung reinplatzen. Ich kann sehr wohl. Wenn du auf die Idee kommst, mich bei der Bullerei zu verpfeifen, dann kann ich auch in deine Wohnung reinplatzen. Ich weiß nicht, was du hast. Das kann ich dir sagen. Du hast denen erzählt, ich habe einen Schuhtick. Schon dieses Wort. Komm mal bitte runter, Charlie. Wenn du mit mir reden willst, dann setz dich da in aller Ruhe hin. Und ansonsten hast du hier nichts zu suchen. Möchtest du einen Tee? Ja, alles klar. Gib es mich da ans Messer. Weiß ich, was der sich da zusammenreimt. Das geht da ganz schnell. Ruckzuck habe ich diesen Mord am Hals. Womit ich nichts zu tun habe, aber auch nicht die Bohne was. Entschuldige bitte, hier saß ein Kommissar, der hat diese ganzen Schuhe gesehen, ja? Was kann ich denn dafür, wenn der da drüber stolpert? Du brauchst ja bloß, warum sagst du dem denn, dass das meine Schuhe sind? Du brauchst ja bloß sagen, das ist dein Schuhberg. Weil es deine Schuhe sind, Charlie. Gott. Es sind deine Schuhe. Ellas Halsadern treten hervor. Der Kehlkopf droht, die Haut zu durchstechen. Es sind deine Schuhe. Ich habe nicht hunderte von Paar Schuhen. Männer, Frauenschuhe, irgendwas. Pass mal auf, lass uns das doch mal anders angucken. Vielleicht ist da ja auch eine Chance. Ja, wir gucken sich seine Füße an. Nein, ich will bitte. Straffe Haut wie Riebelicht, die Enge der Fessel. Dieser Übergang ins Wulstige. Wenn ich mir die vorstelle. Und die habe ich in der Hand. Ich bete sie an, hab sie in der Hand, ich küsse sie. Dann sind sie abgetrennt. Sie liegen wirklich in meiner Hand. Wirklich zum Modellieren bereit. Oh, Ella. Oh, Wahnsinn. Ich mach da was draus. Ja, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Auch indem er Dinge tut, die über die Notwendigkeit, den von ihm beabsichtigten Erfolg herbeizuführen, deutlich hinausgehen. Man spricht in diesen Fällen zum Beispiel vom sogenannten Übertöten. Wenn er also dem Opfer Verletzungen zufügt, die gar nicht mehr nötig wären, weil der von ihm beabsichtigte Erfolg bereits eingetreten ist. Das sind die Extremitäten, die am weitesten vom Herzen entfernt sind. Am weitesten weg sind vom Herzen. Und doch, so, ich hol sie mir ab. Ich hol sie an mich rein. Rein in ihre Füße. Ich verkrieche mich darin, die Schuhe mich in ihre Füße. Saubere Füße, der gezogen mit ihrem starken Fußhaut. Alles bitte von mir, Wir haben da immer versucht, drüber wegzukommen. Diese grauen Socken, wenn ich die schon sehe. Ich weiß doch gar nicht, wer du bist. Komm, setz dich hin, mach deine Füße frei. Komm, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Vielleicht kann dir das helfen. Ich wollte dir helfen. Du willst mir überhaupt nicht helfen. Doch, ich wollte dir helfen. Ich dachte, das kann dir helfen, Charlie. Ich dachte, das ist mal eine Chance, sich das anzugucken in Ruhe und zu sehen, wohin das führen kann. Wenn ich hinter Gittern sitze, Katharsis hinter Gittern, du hast sie doch nicht mehr alle. Da soll ich dann zur Einsicht gelangen, oder was? Komm, mach die Füße. Ich hab gedacht, das ist eine Chance für uns auch. Was hast denn du da mitgebracht? Und Charlie, nicht dieses Besteck. Wir haben gesagt, dass diese Tasche draußen bleibt. Bitte, ich kann ihn nicht mehr sehen. Pack die raus! Ich will sie nur anbeten. Komm. Nein, ich will weg. Geh weg von meinen Füßen, bitte. Außerdem kümmerst du dich ja jetzt um Renates Füße. Um Renate? Meine Füße haben doch in deinem Leben überhaupt nichts zu suchen. Renates Füße? Die eigentlich ist auch keine Idee eigentlich. Da glänzen die Augen, ne? Du weißt was? Kannst mich mal. Das ist doch Unsinn. Wie kann ich denn hergehen und zu dem Schluss kommen, bei dem Täter kann es sich nur um einen Menschen so und so und so handeln? Das geht doch nicht. Ich kann aber verbindlich und seriös sagen, dass es sich offensichtlich um einen Menschen oder auch Täter handelt, der bevorzugt das und das und das. weil ich es ja faktisch belegen kann. Lieberat? Hallo, schön, dass du anrufst. Wo bist du gerade? Norbert. Du bist im Auto. Weißt du, wer eben hier war, Charlie? Doch, der ist völlig durchgedreht. Der ist aufgebracht und wütend und hat das Gefühl, ich hätte ihn bei der Polizei verpfiffen und hat hier rumgetobt. Was? Ja, ich meine, klar habe ich dem das gesagt. Ich mein, was soll ich denn noch machen? Anders kommt man ja in ihn nicht ran. Was? Ja, ich habe ja auch die Hoffnung gehabt, dass vielleicht so dann endlich mal zu einer Therapie kommt oder so. Das gab ja keinen anderen Weg mehr. Oder ich weiß keinen. So, das sind seriöse Aussagen. Und wenn Sie jetzt daraus schließen, ich begebe mich auf die Suche nach einem Menschen, der schenkelhohe schwarze Stiefel bevorzugt, dann ist es richtig. Solange er hier noch immer einfach aufkreuzt und es nicht respektiert, dass wir getrennt sind und mich bedroht. Na, natürlich habe ich Angst. Der hat sein ganzes Besteck ausgepackt und wollte mir in die Füße. Da ist ja diese Tante aus meinem Kurs. Renate. Mit der hat das ja schon länger. Ich weiß nicht, was die machen. Aber auf jeden Fall ist er wahnsinnig aufgebracht und ist jetzt irgendwie davongedüst. Ich weiß nicht, vielleicht wenn sie ihn jetzt festnehmen und der da einfach mal eine Woche sitzt, weißt du, und irgendwie mal ein Therapeut mit ihm spricht, dann hilft ihm das vielleicht. Wäre ja schön. Kannst du noch vorbeikommen? Ja, das wäre schön. Okay, wir hören voneinander, ja. Okay, ciao. Das klassische Beispiel ist der sexuell motivierte Mörder, der zur Befriedigung seiner sexuellen Lust Tötungsdelikte begeht, bei dem es ihm nicht nur auf den Erfolg, sprich den Tod eines Menschen herbeizuführen, ankommt, sondern der im Prinzip diese Tat nach seinen persönlichen Vorstellungen ausstaffiert, indem er beispielsweise an dem Opfer bestimmte Handlungen vornimmt und so weiter. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Das ist das Fenster, vom Herzen ein Fässchen durchscheinen, am weitesten Platz vom Herzen. Und dann doch so nah. Ich hole sie mir immer näher. Ich hole sie für ein Dach. Ich schlüpfe Dach. Meine Füße. Ich höre deine Füße. Stell dir vor, meine Füße. Ekelhaft. Alles blutig. Schlüssel ist wenn verregter Leben. Alles sauer. Alles glatt. Der Schnee war ganz glatt. Ganz zart. Und schließt sich ganz in mir. Und dann ziehe ich sie stramm. Und sie stülpe sie über meine Füße. Ellas Füße über meine. Schmelzer! Guten Tag. Ich habe noch ein paar Fragen an Sie. Ja, kommen Sie rein. Ja, sehr. War Ihr Ex-Mann in der Zwischenzeit mal wieder hier? Ja, heute. Aha. Der war sehr eigenartig drauf. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Sie machen sich Sorgen. Ja, der war sehr aufgeregt und ist dann wieder abgefahren. Ich weiß nicht, ich kann mir nur vorstellen, dass er zu seiner Freundin gefahren ist, Renate, die hier um die Ecke wohnt. Renate, seine Freundin, ja. Kommissar Schmelzer wusste bisher nicht, dass Charlie eine Freundin hat. Er war sehr aufgebracht und ich habe dann ein sehr ungutes Gefühl. Man muss also, wenn man der Kuh die Haut abzieht, muss man dafür sorgen, dass diese nicht verschimmelt und schlecht wird. Er ist manchmal ein bisschen unberechenbar, macht so komische Dinge. Weiß nicht, vielleicht sollte man den mal Vielleicht hinfahren. Soll ich da mal hinfahren. Schmelzer entschließt sich, da mal hinzufahren. Die Straße hoch, den nächsten Feldweg links. Kommen Sie direkt drauf zu. Das ist ein weißes Haus mit blauen Fenstern. Ja gut, werde ich mal nachgehen. Das wäre sicher gut. Tschüss. Tschüss. Nun fahr schon, du Trottel. Das möchte ich also jetzt, sag mal, dem Hörer eigentlich nicht zumuten. Und was der Täter da macht, ist in seiner Person und Persönlichkeit begründet. Da gibt es unzählige, vielfältige Möglichkeiten. Diese speziellen Einzelheiten. Herr Biberath! Lassen Sie doch den Maul aus! Was scheiße denn? Was ist denn los? Nicht jetzt! Sie sind festgenommen! Scheiße! Was haben Sie mit der Frau gemacht? Hallo, Herr Schmelzer. Schickt doch mal bitte einen Krankenwagen zu der Adresse, die ich euch genannt habe. Danke. Karl-Heinz Biberath in U-Haft. Währenddessen umfangreiche Untersuchungen in seiner Wohnung. Schmelzer im Büro. Sondiert und sortiert die Faktenlage. Das sind so Fälle, die ich liebe. Man bleibt einfach auf der Stelle stehen. Nichts passiert. Ja. Ups. Was ist das denn? Ja. Mordkommission, Schmelzer. Ja, ah. Dieter, du bist. Ja, ich bitte darum. Sag mir die Neuigkeiten. Ja, ihr habt alles auf den Kopf gestellt. Habt ihr irgendwas gefunden? Weder die Füße, noch nicht mal ein Schuhpaar aus Frauenleder. Oh Mann, gar nichts. Und irgendwelche Hinweise auf Rückschlüsse oder so, auf Schuhfetischismus? Nicht. Ja, das ist natürlich schlecht. Ja, die Hinweise auf Rückschlüsse sind alles andere als üppig. Die Ermittlungen stocken. Ja, was ist mit Renate? Genau. Oh, langsam reicht es doch. Die hat behauptet, das sei eine ganz normale Sadomaso-Installation gewesen. Nichts weiter. Hm? Alles klar. Es war also eigentlich ganz normal und es wäre irgendwie gar nichts Schlimmes. Das machen sie also tagtäglich quasi. Sicher, das macht die Geschichte auch sofort interessant. Ne? Und Sie sehen doch heute, wenn wir Straftaten aus diesen Bereichen haben, was da abläuft. Ja, was da abläuft. Und je wilder, umso besser. Ne? Es geht also da um viele, viele Dinge. Und wir versuchen, das alles möglichst außen vor zu lassen, uns auf die seriöse Arbeit zu konzentrieren. Ja gut, haben wir keine Beweise. Mhm. Wir können den nicht in Haft halten. Das ist blöd. Alles fehlt. Ja gut, Dieter, kann man nichts machen. Wir arbeiten dran. Mach's gut, tschö. Der ermittelnde Beamte ist ratlos. Ja, wie kommen wir denn da bloß voran? Das müssen Sie mich nicht fragen. Sie sind ein Mann. Ja, Sie brauchen sich nur vorzustellen, dass 98% aller Männer gerne Frauen hinterhergucken mit schönen Beinen auf hohen Schuhen. Oh, jemine. Fetischanbetung. Ich glaub's einfach nicht. Es ist also nicht so, dass ich sinnierend an meinem Tatort umherwandere, wahnsinnig nachdenke, dann irgendwelche Analysten konsultiere und die mir sagen, auf der Basis der Daten, die ich habe, des Zustandes des Tatortes und aller Begleitumstände, muss es sich handeln bei dem Täter um einen 47 Jahre alten Mann, der vom Beruf Bäcker ist oder so. Das geht nicht, das funktioniert nicht, das gibt es nicht. Mir bleibt aber auch nichts erspart. Stimmt. Kurz darauf ist Charlie wieder auf freien Füßen. Verflucht, jetzt bin ich wieder frei. Das gibt's doch gar nicht, verdammt nochmal. Knast war irgendwie scharf. Ich konnte in aller Ruhe meinen Vorstellungen nachhängen. Und dann die Knastbibliothek, das war ja der Wahnsinn. Da war ja diese Schuhmacherbibel, Samen oder wie die hieß. Unsäglich. Konnte man sich genau durchlesen, wie die Lehrsätze des Gärens sind, was weiß ich, zweiter Grundsatz des Gärens und dritter und weiß ich nicht mehr, affengeil. Viele Sachen, die ich vorher nicht wusste, konnte ich mir da zusammenlesen. Wenn ich jetzt dran gehe und mir ein paar Schuhe mache, das funktioniert. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ich weiß, wie man es machen muss. Hervorragend. Man muss also, wenn man der Kuh die Haut abzieht, muss man dafür sorgen, dass diese nicht verschimmelt und schlecht wird. Weil sich ja Blut, Unterhaut, Fettgewebe. Und wenn man das einfach irgendwo hinlegen würde, dann würde das einfach verschimmeln. Was die daraus machen, Das ist ihr Bier. Ich meine, ein Gutes hat es ja auch, dass ich aus dem Knast rauskomme. Jetzt kann ich mich den Frauenfüßen wieder näher. Diesen süßen, feinen Knoll, dieser wunderbaren Haut, diesem zierlichen. Wenn ich mir nur vorstelle, die Abdrücke der Sockenmaschen in der Fußhaut der Frauen, wenn man die Küsse drüber sät, wie dann diese Maserung verschwindet, die Haut sich strafft, in ihrer ganzen Schönheit vor einem Licht. Und Schuhfetischisten sind, wie alle Fetischisten, neigen dazu zu übertreiben. Je höher der Absatz, desto besser. Am besten so hoch, dass man eigentlich nicht mehr drauf laufen kann. Hohe Absätze, geile Reißverschlüsse, irgendwas Verrücktes. Nein, nichts, nur diese blöden, beschissenen Filzpantoffel. Ich darf nicht dran denken. Oder dieses graue Zeugs von irgendwelchen Socken, Wandersocken. Oder abartig, abartig. Deine Füße sind schön, wenn sie nackt sind. Nackt oder geil verpackt, aber nicht so ein Schwachsinn. Selbstgestrickte Socken. Nein. Es gibt ganz einfach Frauen, die in der Lage sind, auf diesen Dingern zu gehen. Und es gibt Frauen, die sind nicht in der Lage, auf diesen Dingern zu gehen. Und wenn jemand nicht gut drauf laufen kann, dann sieht es einfach schauderhaft aus. Dann ist es nicht erotisch, dann ist es lächerlich. Jetzt, Ella, jetzt komme ich dir wieder näher, rücke ich dir auf den Pelz, trete ich dir auf die Füße. Wahnsinn. In der bekannten Meditationsecke im Bergischen. Wie bereit? Ach, guten Tag, Schmelzer. Das ist nicht Ihr Ernst. Sie haben den entlassen. Aber, Herr Schmelzer, wie können Sie denn sowas machen? Ich meine, Sie haben doch gesehen, was er da... Das ist doch gefährlich. Was soll ich denn machen, wenn er jetzt hierher kommt? Ja gut, es kann ja sein, dass Renate sagt, dass das eine SM-Installation war. Das interessiert mich nicht. Sie haben mir doch selber erzählt, was da vorgefallen ist. Wie soll ich mich denn jetzt verhalten? Ja, okay, wenn er sich meldet, dann sage ich Ihnen natürlich sofort Bescheid. Ja, natürlich umgehend. Ich finde das unverantwortlich. Kann man eigentlich so sagen, ja. Kann man so sagen. Und natürlich sind die Grenzen sehr eng zu ziehen, gehen auch manchmal einander über. Aber so wie ich es gerade gesagt habe, ist es unsere Sicht der Dinge. Aha. E-Mail an Schmelzer von Dieter. Betreff des Models verlorene Füße. Da bin ich gespannt. Hi Schmelzer. Neue Infos in Sachen Modelfüße. Ich habe mich nochmal im Umfeld des Ledermodels umgetan, insbesondere bei ihren Kolleginnen. Und die haben mir gesteckt, dass in der letzten Zeit insbesondere ein gewisser Norbert Biberath immer wieder mit ihr gesehen wurde. Gute Arbeit, Dieter. Eine der Frauen titulierte diesen Norbert denn auch als den Gelegenheitslover der jungen Kollegin. Ich habe dem Kerl natürlich sofort wie ein Wahnsinniger hinterher recherchiert. Nichts, es gibt keinen Norbert Biberath, nicht in der näheren, nicht in der weiten Umgebung und schon gar nicht im Verwandtenkreis von unserem Karl-Heinz Biberath. Das schau an. Dieser Weg verläuft also auch wieder im Sand. Och, würde ich so eng jetzt nicht sehen. Es ist doch eins und eins, das bei euch nur zusammenzählen. Danke, Dieter. Das werde ich mal schließen hier. Kommissar Schmelzer hat eine Eingebung. Gleichzeitig in Ellas Meditationsecke. Ach, Schnauze. Eins, zwei. Hallo? Charlie? Irrtum. Nicht Charlie, Norbert. Du bist es. Oh Gott sei Dank. Ich sterbe hier vor Angst. Oh, Charlie ist wieder draußen. Doch, Sie haben ihn freigelassen. Sie können ihm irgendwie nichts nachweisen. Renate hat irgendwas von SM erzählt und jetzt weiß ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, er kommt jeden Moment hierher und macht das gleiche mit mir. Genau wie wir. Ne? Wir verwesen auch irgendwann, wenn man uns einfach irgendwo hinlegt, wenn wir tot sind. Kannst du nicht hierher kommen? Bitte. Ich weiß aber nicht mehr, was ich hier machen soll. Jetzt versuche ich mir schon mit irgendwie Übungen irgendwie die Ruhe zu bewahren, aber das geht auch langsam alles nicht mehr. Kommst du her? Okay. Ja, danke. Ciao. Schmelzer? Ja, hier, Biberath. Der hat jetzt gerade, hat meinen Mann angerufen. Ja. Er ist jetzt auf dem Weg hierher. Okay. Dankeschön. Wie gesagt, Ella hatte dem Kommissar versprochen, Bescheid zu sagen, sobald Charlie sich meldet. So, ein Konservierungsmittelchen, genau hier, Formalin, also das, keine Ahnung, die Gerbsäure jedenfalls. Na ja, dann sägen. So. Hat man ja jetzt schon mal. Und die elektrische Säge habe ich mit. Dann gehe ich her und nehme diesen von mir vorher erstellten Schaft, lege ihn über das Stück Holz und zwicke. Das heißt, ich nehme eine bestimmte Zange, packe das Leder an, ziehe das unter den Leisten und nagel es fest. Wenn ich das alles schön gemacht habe und vorher Hinter- und Vorderkappen zwischen Ober- und Futterleder gesetzt habe, lasse ich dieses Teil erstmal gut eine Woche stehen. Das ist gleich nicht fit. So. Ja. Und für die Haut? Ja, da hatte ich ja diesen Teppich mehr so. Hier. Und das ganz scharfe. So kommt die Kuh dann langsam zum Schuh. Und außerdem ist der Geruch von Leder, von reinem Leder, das gut verarbeitet wurde, für die männliche Nase ganz offensichtlich äußerst angenehm. Duftlockstoffe. So, wenn jetzt jemand kommt und sagt, jemand, der ganz bestimmte Gegenstände und ganz bestimmte Verhaltensweisen bevorzugt, der kann das nur deshalb tun, weil er als Kind geschlagen worden ist. Dann ist das sein Problem, so etwas zu sagen. Aber nicht meins, ich würde es nie tun. Ja, Frau Biberath, ist er schon da? Nein. Wo setzen Sie sich? Ach, danke. Frau Biberath, es gibt einen Karl-Heinz Biberath, den Sie Charlie nennen, und einen Norbert Biberath. Wir haben aber keinen Norbert Biberath gefunden. Weder beim Einwohnermeldeamt noch im Telefonbuch. Es muss sich also um ein und dieselbe Person handeln. Ja. Dann ja. Recht. Obwohl jeder, der von diesen Sachen etwas versteht, sagen musste, dass das eigentlich nur Quatsch sein kann. Wissen Sie, mein Mann hat vor einiger Zeit Probleme bekommen. Und hat angefangen, sich in zwei Persönlichkeiten zu spalten. Und um ihm zu helfen, habe ich die eine Seite Norbert genannt, und wenn er in der anderen Verfassung war, habe ich ihn Charlie genannt. Norbert war die mir vertraute Seite und Charlie war eben diese andere Seite, die sich dann immer stärker ausgeprägt hat, die auch diese besonderen Vorlieben entwickelt hat, mit denen ich dann immer schlechter zurechtgekommen bin. Hat sich dann eben auch für diese Schuhe begeistert oder für Füße oder für all diese Dinge und wurde mir dann zunehmend unheimlicher. Das war dann letzten Endes auch der Grund, weshalb wir uns trennen mussten, weil es leider nicht mehr unter Kontrolle zu bringen schien. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, aber das waren entsetzliche Monate. Ich habe dann auch überhaupt nicht mehr schlafen können, weil ich immer nicht wusste, in welcher Verfassung ich ihm jetzt begegne und welche Seite, ob er mich liebt oder bedroht, so schien es mir fast. Aber das habe ich dann eine Zeit lang versucht, mit Schlafmitteln zu bekämpfen, aber das hatte dann letzten Endes auch keinen Sinn mehr. Und dann haben wir uns eben getrennt. Der ermittelnde Kommissar hat erneut eine Eingebung. Wo heben Sie denn Ihr Schlafmittel auf? Bitte? Wo heben Sie Ihr Schlafmittel auf? Also im Medizinschrank. Das ist, der kleine Schrank im Bad. Ich glaube, es sind keine mehr da. Das kommt ja auf die individuelle Tat und den individuellen Täter an. Es gibt immer unterschiedliche Merkmale. Und deshalb darf man ja auch nicht in Routine erstarren, sondern muss wirklich wach offen sein für jeden einzelnen Tatort mit seinen charakteristischen Eigenschaften. Das ist dasselbe Schlafmittel, was wir in der Leiche gefunden haben. Eines Abends habe ich erfahren, dass jetzt auch Norbert, also diese Seite, die ich nicht verlieren wollte, sich in eine andere Yogaschülerin verguckt hatte. Okay, Anteil A. Charlie mit Renate zugange. Anteil B, Norbert, zwischen den spitzigen Brüsten des Ledermodels. Da war dieses Mädchen, blieb eines Abends übrig in dem Kurs, und da habe ich ihr die Schlafmittel zu trinken gegeben. Sie erstickt. Gut, Eifersucht als klassisches Motiv ist das plausibel. Aber ich habe ihr die Füße angelassen. Der laientherapeutische Ansatz, durch mitgespielte Schizophrenie die Schizophrenie des Gatten loszuwerden. Tja. Ich wusste keinen anderen Ausweg mehr. Ich hatte vielleicht die Hoffnung, ihn damit mit sich selbst zu konfrontieren und ihm auf diese Art und Weise eine professionelle therapeutische Hilfe zukommen zu lassen. Eigenartig. Aber du Total verschnörkelt ist ja Ellas Namensgebung. Den alten, den liebenswert vertrauten Zügen gibt sie einen neuen Namen, Norbert. Und der alte Name Charlie steht nun für die neuen kranken Verhaltensmuster. Komisch. Können Sie sich das nicht vorstellen, wie entsetzlich das ist, wenn einem der Mensch, dem man zugetan ist, mit dem man Jahre verbracht hat, einfach so abhanden kommt? Ich versuche mich hineinzuversetzen, aber es ist schon schwer. Sie haben ihn jetzt verloren. Wie kommen Sie denn darauf? Ich muss sie festnehmen. Ja, tun Sie das. Suchen Sie noch ein paar Sachen für sich zusammen. Und dann müssen wir gehen. Er wird seine Hilfe bekommen. Das werden wir sehen. Ich habe die Füße nicht abgeschnitten. Ich würde ihm nur helfen. Kommen Sie bitte, Frau Biberat. Gut, gehen wir. Gehen wir. Ja, möglicherweise liegt da der große Irrtum. Ne? Dass also jemand herkommt und sagt, wenn jemand eine Vorliebe für schwarze Lederstiefel in Verbindung mit Hanfseil, der und der Knoten und so weiter benutzt, dann muss der zwangsläufig Bettmesser gewesen sein. Dann ist das sein Problem. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja? So, wenn ich Ihnen sage, wenn ich an einem Tatort eindeutig festgestellt Samenflüssigkeit vorfinde, dann muss der Täter für mich ein Mann sein. Dann ist das eine seriöse Aussage. Das ganze Bein steht unter Spannung. Und das sind alles im Prinzip Hilfsmittel, Mittel auf dem Weg zum Tatverdächtigen. Wenn wir ihn haben, dann müssen Sie durch entsprechende polizeiliche Arbeit die beweissichere Überführung durchführen. Ella. Gott. Ella. Scheiße. Ich bin Charlie. Charlie und kein anderer. Charlie. Ich hol mir jetzt die Füße. Gib mir die Füße. Ich weiß, wo die sind. Ich weiß, wo die Füße sind. Die habe ich aus der Sicherung. Auf freien Füßen. Ich weiß, wo das versteckt ist. Eine Versuchsanordnung von Ulrich Lang. Schuhe aus der Sicherung. Hausschuhe für den Sonntag. Schöne, feine, weiche Hausschuhe für den Flughafen. Obwohl jeder, der von diesen Sachen etwas versteht, sagen musste, dass das eigentlich nur Quatsch sein kann. Ja, weil es nichts anderes als Spekulation ist. Mutmaßung. Mit Anna Magdalena Fitzi als Ella, Michael Heinrich als Kommissar Schmelzer, Ulrich Land als Charlie, Thomas Leutzbach als Kollege Dieter und Insa Backe als Einflüsterin. Man könnte auch Urin verwenden. Also es ist früher ja immer gesagt worden, Urin bricht das Leder auf. Es macht es weicher, flexibel. Im Originalton Schuhmacher Jessica Seils und Kriminalkommissar Walter Pinto. Solche Leute gibt es ja. Ne? Das sind ganz besonders herausragende Merkmale. Und das allein genügt schon, um damit einen Suchlauf zu starten. Ton und Technik. Markus Hassler und Mechthild Austermann. Musik. Florian Stadler, Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2004. Redaktion und Dramaturgie.